Im Gebiet um Chongjin, Bezirk Nordhamgyong in der Demokratischen Volksrepublik Korea, wird die Meereszug der Basis für atlantischen Lachs gebaut. Am golfförmigen Wassergebiet der Stadt Chongjin sind die Wassergüte, die Wassertiefe, der Wasserstrom und die Jahresdurchschnittswassertemperatur sehr gut geeignet für die Zucht. Hier werden rund 30 Produktionsgebäude und kulturelle Dienstleistungseinrichtungen errichtet, darunter die Rassenfischhalle, der Bebrütungsraum, die Jungfischzuchthalle und der Futterverarbeitungsbetrieb. Ferner werden die Meereszuchtbetriebe für atlantischen Lachs und auch der Kai aufgebaut.